Eine Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Omae News zufolge veranstalteten am 28. November auf dem Platz vor dem Bahnhof Gimcheon in Südkorea die Bewohner der Stadt Gimcheon vom Bezirk Notgyongsang die Kerzenkundgebung vom 100. Tag gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD und für den Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye. Auch die Einwohner des Kreises Songju hielten die Kerzenkundgebung vom 136. Tag ab und sprachen sich entschieden gegen die Stationierung von THAAD aus.